Am 21. September forderte der Sprecher des Landesvereins der USA-Koreaner in einer Erklärung die südkoreanische Regierung dazu auf, die Veranstaltungen für nationale Einheit zu erlauben.